Bis heute ist sie ein streng gehütetes Geheimnis geblieben. Die sensationelle, ja, geradezu unglaubliche Affäre um den deutschen Kaiser Wilhelm II., die sich im Sommer des Jahres 1904 auf der ostfriesischen Insel Norderney zugetragen hat. In der Öffentlichkeit kursierten damals nur vage Gerüchte über eine gewisse delikate Angelegenheit, in der Professor van Dusen seiner Majestät unter die Arme greifen konnte. Mehr wusste niemand, außer den direkt Beteiligten natürlich. Aber jetzt ist es soweit. Vor Ihren Ohren, meine Damen und Herren, werde ich die Wahrheit, die volle Wahrheit enthüllen über einen der kuriosesten Fälle des großen Kriminologen und über eine raffinierte Intrige, die beinahe den Lauf der Weltgeschichte verändert hätte. Bei wirs Ohren und hey ha noch gnade Ohren, doch Funks in dröge Darm sagt kräftig an zu knurren. Hey kriegt zu trinken und lädt Peifung an zu dünn. Je mehr hey drunk, je mehr hey den Mutters Boss versinnt. Se nehmen se nehmen. I say, nu mag doch bloß kein Schloss, dat wär die engen Lustos, noch mehr genügt Boss. Es war in den frühen Abendstunden des 1. Juli 1904. Über den einsamen Strand im Nordosten der Insel Norderney strampelten zwei Männer mehr oder weniger energisch über Bass auf einem Doppelvelociped oder, anders ausgedrückt, auf einem Tandem. Nicht zu träge, mein lieber Ash. Munter, munter. Treten Sie in die Pedale. Eine Spur mehr Elan, wenn ich bitten darf. Leicht gesagt. Aber schwer getan. Ich bin ein Mensch für zwei. Treten muss. Könnten Sie nicht auch mal ein bisschen... Aber mein lieber Ash, Sie erwarten doch wohl nicht, dass Professor Dr. Augustus van Dusen... Der große Wissenschaftler und Amateurkriminologe. Bekannt allüberall als die Denkmaschine. Dass eben diese sich herablässt zu niedrer Hand oder besser Fußarbeit. Wie ich mich erst kürzlich in London anzumerken veranlasst, sei jedem das sagen. Ich bestimme den Kurs, Sie treten. Und bei dieser Ihrer Tätigkeit sollten Sie tunlichst den Mund nur öffnen, um Luft in Ihre Lungen zu ziehen. Gute Nordseeluft. Angereichert mit gesundheitsfördernden Ingredienzen, als da sind Jod, Kalium, Natrium... Und so weiter, und so weiter. Ein Mund voll Nikotinium wäre mir lieber. Halt, halt! Stellen Sie das Treten ein, mein lieber Hedge. Halt! Vielmehr treten Sie weiter, jedoch in rückwärtiger Richtung. Was immer Sie wünschen, Professor. Rücktritt, Marsch! Und warum das, wenn ich fragen darf? Ja, sehen Sie denn nicht? Doch, jetzt sah ich's auch. Vor uns am Strand eine reglose menschliche Gestalt. Mir wurde leicht unheimlich, die Sonne war am Untergehen, lange schwarze Schatten legten sich über Watt und Dünen. Und ich dachte an unser Phantomabenteuer in Biarritz, das ganz ähnlich angefangen hatte. Van Dusen, dem derartige Anwandlungen völlig fremd sind, hüpfte aus dem Sattel und schritt auf die Gestalt zu. Und was tut ein kriminologischer Assistent in einem solchen Fall? Richtig, er hüpft auch und folgt seinem Meister. Ein Opfer der Wellen, wie ich vermute. Von der letzten Flut an den Strand gespült. Wahrscheinlich gehört er zu dem Ruderboot. Ruderboot? Welches Ruderboot? Na, da vorne. 100 Meter weiter. Ah ja, richtig, ein Ruderboot. Vor Anker, wenn ich recht sehe. Die Ruder, oder nautisch präzise die Riemen, sind ordentlich auf den Bänken verstaut. Merkwürdig. Nicht weiter, meine Herren. Bleiben Sie ganz still stehen. Nehmen Sie Ihre Hände hoch. Was soll denn das? Und geben Sie vor allem keinen Laut von sich, wenn Sie nicht wollen, dass mein schweigsamer Freund hier mit der Schrotflinte Sie mit Strandhühnern verwechselt. Oder auch mit Tontauben. Du kannst aufstehen, Gose. Sie, Contessa. Nimm dir den Professor vor. Den kleineren von beiden. Du weißt, was wir suchen. Sie, Contessa. Na bitte. Ich hatte ja sowas geahnt. Aus den Dünen rechts von uns waren sie ganz plötzlich aufgetaucht. Ein kräftiger Kerl im Matrosenhemd, der mit seinem Gewehr auf uns zielte, und eine Frau, die sich Contessa nennen ließ. Sie war ziemlich groß und hatte eine Stimme wie ein Eiszapfen. Ansonsten kann ich nicht viel über sie sagen. Sie trug nämlich einen langen schwarzen Umhang und einen schwarzen Hut mit dichten Schleiern. Und dann war da noch die Wasserleiche, die uns vom Tandem gelockt hatte. Sie war auf einmal sehr lebendig, hörte auf den Namen Gozo und drehte Van Dusen die Taschen um. Uhr, Brieftasche und dergleichen interessierten Senior Gozo dabei erstaunlicherweise überhaupt nicht. Das professorale Notizbuch war es, was er suchte. Sie gestatten, Professor, dass ich Ihr Büchlein behalte? Ich gestatte nicht. Es handelt sich um einmalige Aufzeichnungen und Berechnungen im Zusammenhang mit meiner atomaren Strukturtheorie der Elemente. Um Forschungen von unschätzbarem wissenschaftlichen Wert. Ihr Verlust wäre niemals wieder gut zu machen. Schaden ungeheuren Ausmaßes für die gesamte Menschheit. Tut mir leid, Professor, ich brauche das Ding. Um die Menschheit mache ich mir keine Sorgen. Sie wird schon irgendwie zurechtkommen. Auch ohne ihre theoretischen Atome. Und was Sie betrifft, Professor, Sie werden sehr bald weder Notizen brauchen noch sonst irgendwas. Zum Beispiel auch keinen Siegelring. Geben Sie ihn her. Ich lege hiermit auf das entschiedenste Protest ein. Tun Sie das, Professor. Zieh ihm den Ring vom Finger, Gozo. Sie, Contessa. Prego. Wenn ich Sie nun bitten dürfte, meine Herren, mir zum Boot zu folgen. Sie sind eingeladen zu einer kleinen Kreuzfahrt. Los, Comino. Gozo. Contessa? Das Tandem. Schafft das ins Boot. Und beeilt euch. Sie, Contessa. Comino und Gozo beeilten sich. Dann ruderten sie mit aller Kraft gegen die Strömung an, Richtung Osten. Die Contessa hielt in der einen Hand das Steuer, in der anderen die schussbereite Flinte. In den letzten Strahlen der untergehenden Sonne sah ich links am Nordhorizont die Rauchfahne eines Dampfers. Sonst nichts. Kein Schiff, keinen Menschen, keine Hilfe. Dann brach die Dunkelheit herein und in mir war es auch nicht gerade hell und fröhlich. Was waren das für Menschen, die uns gekidnappt hatten? Strandräuber? Piraten? Psst, unwahrscheinlich, mein lieber Hedge. Die Zeiten des seligen Klaus störte Bäcker sind schon lange vorüber. Halt! Steck die Blendlaterne an, Gozo. Sie, Contessa. Gut so. Das ist die Stelle. Steigen Sie aus, meine Herren. Wo sind wir denn überhaupt? Am Ziel. In der Wichter Ehe. Der Meerespassage zwischen den Inseln Norderney und Baldrum. Steigen Sie aus. Wohin denn? Ich sehe bloß ein Stückchen Sand und das ist schon fast überflutet. Wie spät ist es, Gozo? 9.28 Uhr, Contessa. In gut 2 Stunden wird diese kleine Sandbank 1 bis 2 Meter unter Wasser liegen. Mit Ihnen, meine Herren. Und mit Ihrem Tandem. Ein völlig unverdächtiges Szenario. 2 ortsunkundige Touristen, hoch zu Rad, verirren sich im Watt, werden von der Flut überrascht und abgeschnitten. Ein bedauerlicher Unglücksfall. Sie wollen uns ertrinken lassen? Was denn sonst? Aus welchem Grunde? Weil Sie eine seit längerer Zeit geplante höchst diffizile Operation stören könnten, Professor. Persönlich habe ich nichts gegen Sie, glauben Sie mir. Es handelt sich um eine rein geschäftliche Vorsichtsmaßnahme. Und nun genug geplaudert. Über Bord, meine Herren. Ich kann mich beherrschen. Halsstarrigkeit wird Ihnen nichts nützen, Mr. Hedge. Ich habe Vorkehrungen getroffen, um Ihnen zu ermöglichen, Ihrem unvermeidlichen Schicksal in angemessener Gelassenheit und Würde entgegenzuschlummern. Gozo? Contessa? Das Tuch mit dem Chloroform. Sie, Contessa. Zuerst der Professor. Ja. Ehre, wem Ehre gebührt. Ich protestiere noch einmal. Da trat er ab, der große Mann. Sagte nichts mehr und legte sich schlafen. Dann ging es mir genauso, das heißt, ich tat so, als ob. In höchster Not fiel mir ein Tipp ein, den mir mein guter alter Feind Detective Sergeant Caruso in New York mal gegeben hatte. Bei Chloroform vorm Mund, Luft anhalten, solange es sich irgend machen lässt. Das tat ich eisern. Ein bisschen von dem Zeug kriegte ich trotzdem ab. Und deshalb nahm ich nur schleierhaft wahr, wie ich mit dem Professor und den Tamden auf den nassen Sand gelegt wurde, wie das Boot verschwand, wie das Wasser stieg und wie die Strömung an der Zelle. Aber plötzlich wurde ich aufgeschreckt. Irgendwas kniff mich kräftig in den Körperteil, auf dem ich normalerweise sitze. Aua, ach, was ist denn? Guck mal an, ein Krebs. Ja, jedenfalls bin ich wach. Und der Professor schläft noch sanft und selig und das Wasser reicht ihm schon fast bis zur Nase. Professor, aufwachen! Wachen Sie doch auf! Er rückt und wehrt sich nicht. Was mache ich bloß? An diesem Tag war ich wirklich gut drauf. Mir fiel nämlich schon wieder was ein. Gegen die Wirkung von Chloroform, hatte Caruso gesagt, hilft Alkohol. Und Alkohol hatte ich bei mir in Form von Whisky in einem Flachmann. Natürlich heimlich, von wegen Van Dusens Gesundheitsfimmel. Gut, dass Sie mich nicht durchsucht haben. So, schön den Mund auf und schlucken. Schade, ein guter Stoff, aber was sein muss, muss sein. Schlucken Sie. Mein lieber Hedge, nämlich sollten Sie wissen, dass Professor Van Dusen, abgesehen von exquisitem Champagner, keinerlei alkoholische Getränke zu sich zu nehmen pflegt. Entfernen Sie den Whisky von meinem Leben. Er war schon fast wieder voll da. Und ganz der Alte wurde er, als ich ihm über die Ereignisse der letzten Minuten Bericht erstattete. Krebs? Aber mein lieber Hedge, bei dem Tier, welches Sie aus chloroformiertem Dahindämmern erweckte, kann es sich auf gar keinen Fall um einen Krebs gehandelt haben. Na, dann werfen Sie doch mal einen Blick auf die traurigen Überreste. Was soll denn das sonst sein? Eriochea sinensis, ganz eindeutig. Ah ja, die gemeine Wollhandkrabbe. Ein typischer Bewohner fernöstlicher Meere, welcher seit kurzer Zeit auch an der Nordseeküste heimisch zu sein pflegt. Es geht doch nichts über einen gepflegten naturwissenschaftlichen Vortrag. Vor allem, wenn man kurz vor dem Ertrinken ist. Das Wasser steigt nämlich mit Macht, falls Sie das noch nicht bemerkt haben sollten, Professor. Gewiss, mein lieber Hedge. Gewiss. Und Sie wünschen zu erfahren, was in diesem Fall zu unternehmen sei. Das würde ich wirklich gern wissen, Professor. Ganz einfach, mein lieber Hedge. An der Oberfläche bleiben. Ach, und wie machen wir das? Indem Sie tun, was ich sage. Vom Tandem, welches unsere Entführer uns liebenswürdigerweise zurückgelassen haben, entfernen Sie die Reifen. So dann pumpte ich die Reifen mit der Luftpumpe prall auf und damit hatten wir zwei schöne Rettungsringe. Es war höchste Zeit, das Wasser reichte uns im Stehen schon bis zur Brust, beziehungsweise zum Hals, und die Strömung zog uns die Beine weg. Wir trieben, links die Lichter von Baltrum, rechts in weiter Ferne der Leuchtturm von Norderney. Der Professor erzählt in aller Ruhe von einem ähnlichen Abenteuer, das ihm vor wenigen Wochen im Mittelmeer zugestoßen war. Wobei das Wasser dort erheblich wärmer gewesen sein dürfte. Das freut mich für Sie, Professor. Sagen Sie, wo treiben wir eigentlich hin? Nach Süden, mein lieber Hedge. Zum ostfriesischen Festland. So wunderbar. Ja, freuen Sie sich nicht zu früh. Sobald die Flut ihren Höhepunkt überschritten hat, treiben wir nämlich wieder zurück. Hinaus. Auf die offene See. Ach, du dicker Vater. Das sind ja aschgraue Aussichten. Ich stimme Ihnen voll und ganz bei, mein lieber Hedge. Wir sind verloren, ohne jeden Zweifel. Sofern nicht. Da, Professor. Ein Licht. Ein grünes Licht. Rechts vor uns. Steuere Fahrt voraus. Wenn wir schon zur See fahren, mein lieber Hedge, wollen wir uns doch auch der spezifischen nautischen Terminologie bedienen. Das Licht bewegt sich. Die Steuerbordlaterne eines Segelschiffes. Ohne Frage. Und dieses Segelschiff wird in Kürze unseren Kurs kreuzen. Halleluja, Professor. Wir sind gerettet. Wie machen wir uns bemerkbar? Einen Augenblick, mein lieber Hedge. Auf welche Weise gedenken Sie, sich in stockfinster Nacht bemerkbar zu machen? Ja, ihm wird schon was einfallen, Professor. Ihr Vertrauen, mein lieber Hedge, ehrt mich und, wie ich wohl kaum zu betonen brauche, es besteht zu Recht. Mir ist nämlich bereits etwas eingefallen. Na bitte. Und was? Da Sie ohne meinen Wissen Whisky mit sich führten, gehe ich wohl kaum fehl in der Annahme, dass sich an irgendeiner verborgenen Stelle Ihrer Person auch Zigarren und Streichhölzer finden lassen. Nun, Hedge? Ich gestehe, Professor. Im wasserdichten Beutel, wegen der miesen Witterung, in diesen breiten... Ausgezeichnet. Zünden Sie sich eine Zigarre an. Bitte? Sie sollen sich eine Zigarre anstecken. Sie darauf bestehen, Professor? Und jetzt... Einmal kurz, so, dreimal lang. Dreimal kurz. Geht's Ihnen vielleicht nicht gut, Professor? Selbstverständlich geht es mir gut, Hedge. Befolgen Sie meine Anordnung, ohne Zögern und ohne Widerspruch. Also, dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz... Ich verstehe ein Morse-Signal, SOS. Reden Sie nicht, Hedge, passen Sie! Oh, jetzt wird auch das rote Backbordlicht sichtbar. Und das bedeutet, der Segler ändert den Kurs. Er hat unser Signal gesichtet und hält auf uns zu. Ahoi! Schiff! Ahoi! Was machen Sie denn da im Wasser? Blöde Frage. Wir baden. Lassen Sie uns eine Leine zu. Eine Leine. Am besten gleich zwei. Gerettet. Von der kleinen Segeljacht Dulcibella, Heimathafen London. Der Skipper, ein gewisser Mr. Davis, versorgte uns in der Kajüte mit Decken und warmen Getränken, sprich Tee für den Professor und Grog für meine Wenigkeit. Selbstverständlich kenne ich Ihren Namen, Professor, aber... Und ich den Ihren, Mr. Davis. Sie sind Angehöriger des britischen Secret Service. Ihr Chef ist Oberst Pickersgill vom Kriegsministerium. Woher wissen Sie? Ich hatte vor einiger Zeit Gelegenheit, dem Oberst behilflich zu sein, in der Affäre um den Erfinder Dixon und sein neuartiges Maschinengewehr. Sie waren das also? Ganz recht, Mr. Davis. Was führt Sie in diese Gegend? Das wollte ich Sie gerade fragen, Professor. Aber der Professor hat zuerst gefragt. Und er erwartet eine Antwort, Mr. Davis. Nun ja, Sie sind immerhin Professor von Dusen und Sie besitzen das Vertrauen von Oberst Pickersgill. Deshalb kann ich es Ihnen wohl verraten. Sie wissen vermutlich, dass König Edward VII. Von Großbritannien vor etwa 8 Tagen zu einem Staatsbesuch nach Deutschland gekommen ist. Zur Kieler Woche. So ist es, Mr. Hedge. Und von Kiel aus sind König Edward und sein Gastgeber Kaiser Wilhelm II. In ihren Yachten zusammen in die Nordsee gefahren nach Norderney. Der Kaiser ist auf der Insel geblieben, inkognito, soviel ich weiß, zu einem kurzen Erholungsaufenthalt. König Edward ist gestern nach England zurückgekehrt. Und Sie, Mr. Davis? Ich kenne diese Gewässer besser als alle meine Kollegen. Deshalb hat meine Dienststelle mich hierher beordert, mit der Dulcibella, gewissermaßen als Flankenschutz für König Edward. London macht sich Sorgen. Hier bei Norderney soll nämlich die Medusa gesichtet worden sein. Die Medusa, Mr. Davis? Ja, eine Dampfjacht. Registriert in Malta. Sie gehört einer berüchtigten Abenteurerin. Einer Spezialistin für internationale Intrigen und politische Attentate. Sie hat die Ermordung ihres Präsidenten McKinley organisiert. Und auch beim Blutbad von Belgrad im letzten Jahr hatte sie ihre Finger im Spiel. Sie arbeitet für jeden, der sie bezahlt. Und weil unser König auf internationalem Parkett den einen oder anderen Gegner hat... Sollten Sie ein bisschen auf ihn aufpassen. Ja, genau, Mr. Hedge. Aber inzwischen ist Majestät ja wieder in London, heil und gesund, und darum... Hat besagte zwielichtige Dame offensichtlich ein anderes Ziel im Auge. Wie heißt sie, Mr. Davis? Wie sie wirklich heißt, weiß niemand, Professor. Sie nennt sich Contessa La Valletta. Contessa? Aber das ist doch unsere Strandräuberin. Sie kennen sie? Das kann man wohl sagen, Mr. Davis. Ihretwegen sind wir in der Nordsee herumgepaddelt. Was Sie nicht sagen. Erzählen Sie. Später, Mr. Davis. In welcher Zeit können Sie den Hafen von Norderney erreichen? In einer guten Stunde, wenn wir nicht auf Grund laufen. Aber das ist unwahrscheinlich. Die Dulcibella hat nur wenig Tiefgang wegen ihrer Seitenschwerter. Sehr gut, Mr. Davis. Veranlassen Sie das Notwendige. Ja, aber... Machen Sie schon, wir haben es eilig. Meinen Sie meinen, Professor? Carruthers! Kurs Norderney, Hafen! Gegen 1 Uhr nachts betraten zwei seltsam kostümierte Menschen das Foyer des Hotels Kaiserhof in Norderney. Der Nachtportier zog die Augenbrauen hoch. Weniger über mich und den schäbigen alten Anzug von Davis, den ich mir geborgt hatte, als über den Professor, der fast verloren ging in einem gewaltigen Rollkragenpullover und noch gewaltigeren Gummistiefeln. Aber ansonsten ließ der Portier sich nichts anmerken. Immerhin ist der Kaiserhof das feinste und teuerste Hotel am Platz. Herr Professor, bitte einen Moment, Herr Professor. Ja, was gibt's denn? Gestatte mir die ergebene Frage, ob die Angelegenheit des Herrn Grafen zu Henneberg sich zur vollsten Zufriedenheit erledigt hat. Was? Was ich auch im Namen der Hoteldirektion auf das Zuversichtlichste zu hoffen wage. Graf zu Henneberg, was reden Sie da? Sie wissen nichts davon, Herr Professor? Aber die Dame hat doch ausdrücklich erklärt... Welche Dame? Was ist hier geschehen? Erstatten Sie Bericht, Mann. Knapp, präzise, umfassend. Und von Anfang an. Jawohl, Herr Professor. Also... Kurz nachdem wir zu unserer gesunden Radtour aufgebrochen waren, erschien im Hotel ein gewisser Leutnant von Bröselwitz, um im Auftrag des Grafen zu Henneberg mit Van Dusen zu sprechen. In einer Angelegenheit, die so dringend und wichtig war, dass der Leutnant sich hinsetzte und auf die Rückkehr des Professors wartete. Stundenlang. Bis eine Dame auftauchte, von Van Dusen geschickt, wie sie behauptete, und mit einem Schreiben an den Grafen betraut, das sie dem Leutnant aushändigte. Worauf dieser auf der Stelle das Hotel verließ. Die Dame. Groß, schwarzer Umhang, Schleierhut. Ganz genau, Herr Professor. Das dachte ich mir. Wo logiert der Graf zu Henneberg? Villa Sedan, an der Marienhöhe. Kommen Sie, Hesch. Aber Herr Professor, Sie wollen doch wohl nicht mitten in der Nacht und in einem solchen Aufzug vor das Antlitz seiner Kaiserlichen... Wollte sagen, des Herrn Grafen zu Henneberg treten. Wenn Sie wüssten, alter Freund, mit wem wir es schon alles zu tun hatten, dann würden Sie wegen einem popligen Grafen keine Zustände kriegen. Mein lieber Hedge. Professor? Graf zu Henneberg ist einer der zahllosen Titel der Könige von Preußen und deutschen Kaiser. Oh. Ja, wenn Sie dies wissen und wenn Sie sich ferner ins Gedächtnis zurückrufen, was Mr. Davis uns soeben anvertraute, dass nämlich Wilhelm II. Sich zurzeit auf Norderney aufhalte, mehr oder weniger inkognito, dann... Dann sollten wir uns vielleicht doch besser umziehen, Professor. In der Villa Sedan brannte noch Licht. Der Professor nannte am Tor seinen Namen. Wir wurden in einen Empfangssalon geführt und dort gesellte sich sehr bald zu uns ein Bild von einem deutschen Jüngling. Wespentaille, schnurgerader Mittelscheitel, nicht vorhandenes Kinn, Glubschaugen, Monokel. Gestatten, Leutnant von Bröselwitz. Stehen Sie bequem, Leutnant. Wenn ich recht informiert bin, haben Sie vor kurzem seiner kaiserlichen Majestät... Pst, inkognito, Graf zu Henneberg. Kleinstes Gefolge, streng geheim. Dass ich nicht lache. Sogar unser Hotelportier weiß, wer der Graf in Wirklichkeit ist. Halten Sie uns nicht auf, Hedge. Sie haben Majestät ein Schreiben überbracht, welches angeblich von mir stammt, Leutnant? Angeblich? Ist doch wirklich von Ihnen, Professor. Gelehrte Krakelschrift, persönlich unterschrieben und gesiegelt. Aha, deshalb hat sie Ihnen Notizbuch und Siegelring weggenommen, Professor. Das versteht sich, mein lieber Hedge. Was stand in dem Brief, Leutnant? Dumme Frage. müssen Sie doch wissen, haben Wisch ja selber geschrieben. Antworten Sie, Leutnant, was stand in dem Brief? Kurz gesagt, Verabredung mit Majestät morgen ganz früh, 5 Uhr, draußen am Leuchtturm. Aha. Majestät soll solo kommen, keiner mit, nicht mal Adjutant. Sie würden dann schon erklären, Professor. Würde ich das? Wecken Sie Majestät, Leutnant. Kommt ja nicht in die Tüte, Professor. Wo Majestät sowieso in letzter Zeit so zickig ist. Wollte sagen, nervös. Sie tun, was ich sage, Leutnant. Es geht um Leben und Tod. Tatsache? Na gut. Aber auf Ihre Verantwortung. Majestät machten keinen sehr majestätischen Eindruck in einem schwarz-weiß-rot gestreiften Morgenrock, einer mit dem preußischen Adler bestickten Nachtmütze und der bekannten Schnurrbartbinde. Es ist erreicht. Dazu kam noch ein leichter Tatterich in der rechten Hand. Der etwas zu kurz geratene linke Arm steckte wie immer in der Tasche. Und ein nervöses Zucken im Gesicht, das sich zusehends verstärkte, als Van Dusen kurz und klar schilderte, was in den letzten Stunden vorgefallen war. Tolle Sache. Was, Bröselwitz? Jawohl, Majestät. Doller geht's nicht. Erst Überfall auf zwei Gäste. Noch dazu Gäste wie Sie, meine Herren. Zwielichtige Contessa hier auf Norderney. Und dann auch noch gefälschter Brief. An mich? Das ist ja wirklich die Höhe. Nicht zu vergessen, der dreiste Raub meiner unersetzlichen wissenschaftlichen Aufzeichnungen, Majestät. Unerhört! Aber sagen Sie doch mal, Professorchen, was soll die ganze krumme Chose? Wozu? Weshalb? Warum? Und inwiefern? Sehr richtig, Bröselwitz. Na, Professorchen? Ihren berechtigten Wissensdurst, Majestät, werden wir gemeinsam zu befriedigen suchen. Sie haben am Nachmittag Leutnant von Bröselwitz zu mir geschickt. Ja. Aus welchem Grunde? Tja, wollte Sie konsultieren, Professorchen? Ja. Sie sollen ja ein ganz toller Detektiv sein. Gestatten Sie mir, Majestät, Sie zu berichtigen. Ich bin Kriminologe, Amateurkriminologe, nicht Detektiv. Na, Jacke wie Hose, dieselbe Chose, Professorchen. Und ich bin auch kein Professorchen. Wenn Majestät sich in Zukunft freundlichst errichten würden. Majestätsbeleidigung, Hochverrat, Todesstrafe, rüber ab! Halt es mal, Bröselwitz. Professor Van Dusen ist ein großer Mann. Und wir großen Männer haben unsere kleinen Eigenheiten. Einverstanden, Professorchen. Nein, Professor. Danke, Majestät. Sie hatten also das Bedürfnis, mich zu konsultieren. Ja. Wo drückt Sie das Schuh? Hörte, wie soll ich das sagen? Heikle Kiste. Sehr heikel. Könnte man nicht unter vier Augen... Nur Sie und ich. Welches wünschen Majestät sehr gern. Setzen Sie Ihren Bröselwitz vor die Tür. Und Sie Ihren Hedge, Professor. Das ist ganz und gar unmöglich, Majestät. Mr. Hedge ist mir unentbehrlich. Als Ihr Assistent, Professor? Als Folie, Majestät, als Kontrast. Sehen Sie in ihm, ich übertreibe ein wenig, mein zweites Ich. Aber er ist Journalist, Professor. Und wenn man es rauskommt... Keine Sorge, Majestät, ich verbürge mich für Mr. Hedges absolute Diskretion. Naja, also, wenn das so ist... Dann kommen Sie mal näher, Professor. Sehen Sie sich das hier an. Sie verschwinden, Bröselwitz. Raus! Aus der Tasche seines Morgenrocks zog Kaiser Wilhelm einen Umschlag. Und in dem Umschlag war eine Fotografie. Majestät ohne Bartbinde, Nachtmütze und ohne Morgenrock. Ohne alles. In sehr vertrauter Zweisamkeit mit einer ebenso mangelhaft kostümierten Dame. In einem Wort, shocking. In der Tat, mein lieber Hedge. Schockierend. Und aufschlussreich. Stellen Sie sich die hier im paradiesischen Zustand abgebildete Dame in voller Bekleidung vor. Umhang, Hut, Schleier. Hm. Die Contessa? Keine andere, mein lieber Hedge. Ist doch wurscht, wer das Weib ist, Professor. Viel wichtiger der Mann. Sie, Majestät. Nee, Herr Hedge. Sieht bloß so aus, bin ich aber nicht. Na, Majestät, wirklich? Ich schwör's Ihnen. Mach ich nicht Seitensprünge, Techtel, Mechtel und sowas. Und mich dabei auch noch fotografieren lassen. Pfui Teibel. Gut und schön, Majestät. Aber wie erklären Sie sich dann das Foto? Keine Ahnung, Herr Hedge. Totales Rätsel. Das macht mich ganz fertig. Das sehen Sie mich doch an. Nervöses Wrack. Wenn die Presse das in die Finger kriegt... Oder die Kaiserin. Es handelt sich mit Sicherheit um eine echte Fotografie, nicht um eine Montage. Gestochen scharf, professionell ausgeleuchtet. Ganz ohne Frage mit längerer Belichtungszeit aufgenommen. Wann und wie ist die Fotografie in Ihrem Besitz gelangt, Majestät? Gestern. Das heißt vorgestern. Morgens bin ich hier angekommen und gegen Mittag lag das Ding hier im Salon auf dem Tisch bei der Post. Gott sei Dank im verschlossenen Umschlag. Aber mit der Post ist es nicht gekommen. Keine Briefmarke, kein Stempel. Sie öffneten den Umschlag, Majestät, und... Kriegte erst mal einen furchtbaren Schreck, natürlich. Musste mich hinsetzen. Cognac trinken. Richtig blümerantes Gefühl. Durchaus verständlich, Majestät. Hedge. Durchaus verständlich, Majestät. Und dann? Ja, dann habe ich meinen Sicherheitsfritzen gerufen. Kommissar Steinbeißer aus Berlin. Tüchtig und diskret. Aber dem ist nichts Vernünftiges eingefallen. Und darum habe ich sofort angebissen, als ich von Ihnen hörte, Professor, gestern beim Tee. Bröselwitz hat Ihren Namen im Kuranzeiger gelesen. Prominenter Badegast und so weiter. Und erzählte mir von der Sache neulich in Berlin. Laterna Magica-Mord. Zocker, Zossen und Zinnober heißt dieses Abenteuer in der Van Dusen-Chronik. Ein Glanzlicht unter den zahlreichen Fällen des Professors. Ein Meilenstein der Kriminologie. Tolle Leistung, Professor. Und da habe ich Bröselwitz gleich losgeschickt. Aha. Wer war anwesend? Mein Tee? Na, ich, Bröselwitz und Steinbeißer. Also wissen Sie, Professor, und aha sagen, das kann ich selber. Machen Sie mal Ihrem Ruf Ehre, unternehmen Sie was. Sie werden etwas unternehmen, Majestät. So, und was? Sie werden die vom falschen Professor Van Dusen angeregte Verabredung einhalten. Aber doch wohl nicht solo. Keine Sorge, Majestät. Sie werden begleitet. Von mir, von Bröselwitz und Steinbeißer und von dem ob seines Mutes und seiner Tatkraft weithin bekannten Mr. Hedge. Von hier zum Leuchtturm brauchen wir wie lange? Zu Fuß? Ja. Ungefähr eine Stunde. Es ist jetzt 2.16 Uhr. Um Punkt 4 Uhr treffen wir uns vor dem Tor dieser Villa, Majestät. Kommen Sie, Hedge. Vor unserer Exkursion gilt es noch gewisse Präparationen zu treffen. Piss 'em up, hurrah, jolly! Haul 'em up, hurrah, jolly! Piss 'em up, hurrah, jolly! Ho, ho! Piss 'em for the crown, jolly! Piss 'em up, hurrah, jolly! Haul 'em up, hurrah, jolly! Piss 'em up, hurrah, jolly! Ho! Der Leuchtturm von Norderney ist 54 Meter hoch und steht etwa in der Mitte der Insel. Kurz vor fünf, im schwachen Licht der ersten Morgendämmerung, strebte eine Gruppe von fünf Personen dem hellen Schein des Blinkfeuers zu. Alle waren nervös, mehr oder weniger, nur einer nicht. Professor Van Dusen dozierte. Ein Komplott, ganz ohne Zweifel ein Komplott gegen Ihre Person, Majestät. Vorbereitet und in Szene gesetzt durch die sogenannte Contessa La Valletta. Der Beginn der Kampfhandlungen, wenn ich mich so ausdrücken darf, war ein Akt psychologischer Kriegführung. Ich meine die Übermittlung jener Fotografie. Psst, Professor, keine Einzelheiten. Was denken Sie von mir, Majestät? Vor dem Übergang zur direkten Attacke galt es sodann, sich meiner Person zu entledigen, da diese, wie die Contessa uns zu verstehen gab, die seit langem geplante difficile Operation stören könne. Durch ein angeblich von mir herrührendes Schreiben sollten Sie, Majestät, schließlich ahnungslos in eine Falle gelockt werden. Nehmen Sie es mir nicht übel, Professor Van Dusen, aber was Sie da erzählen, ist ein Roman. Ein Schundroman mit Komplott und Agenten und was weiß ich noch alles. Im wirklichen Leben gibt es sowas nicht. Meinen Sie, Herr Steinbeißer? Kommissar Steinbeißer, bitte. Wissen Sie, ich bin auch Kriminologe, Professor, aber ein Profi, ein Praktiker. 8 Jahre Alex. Bis Kaiserliche Majestät mir die Ehre erwiesen, mich als höchstpersönlichen Sicherheitsbeauftragten zu berufen. Und ich kann Majestät nur abraten, sich auf die allzu rege Fantasie eines amerikanischen Dilettanten einzulassen. Der blasse Neid, mein guter Steinbeißer. Kommissar Steinbeißer, bitte. Also ich weiß nicht, Professor. Wenn ich mir den Steinbeißer so anhöre, dann frage ich mich wirklich, wozu ich in aller Herrgottsfrühe in den Dünen rumirren muss. Was meinen Sie, Bröselwitz? Erlaube mir, Erjems voll und ganz zuzustimmen, Majestät. Majestät? Kaiserliche Majestät? Sind Sie da? Na bitte, die Contessa. Und mit Sicherheit nicht allein. Majestät, meine Herren, in den Leuchtturm, wie wir es verabredet haben. Halt! Sie werden nicht in den Leuchtturm flüchten. Majestät, meine Herren, Sie werden hier stehen bleiben und die Contessa erwarten. Steinbeißer! Was erlauben Sie sich? Stecken Sie den Revolver weg! Im Gegenteil, Majestät. Ich werde ihn benutzen, wenn Sie meinen Anweisungen nicht folgen. Sie wissen, was Sie zu tun haben, Hedge. Natürlich wusste ich das. Der Professor hatte es mir ja lange genug eingetrichtert. Ich stand schon bereit, direkt hinter Steinbeißer, und auf Van Dusens Kommando holte ich meine Pistole aus der Tasche und bohrte dem hinterhältigen Kommissar die Mündung ins Kreuz. Der war machtlos. Der Professor Brösewitz und der Kaiser liefen die kleine Treppe zur Tür rauf und verschwanden im Leuchtturm. Soweit alles planmäßig. Aber was dann passierte, das war nicht vorgesehen. Steinbeißer bückte sich blitzschnell, und während ich noch überlegte, ob ich abdrücken sollte oder nicht, warf er mir eine Handvoll Nordseesand in die Augen und sprintete dann ab in die Dünen der Contessa entgegen. Ich war für Sekunden blind. Die Contessa und ihre Banditen kamen näher. Und wenn Van Dusen sich nicht todesmutig noch einmal rausgewagt und mich am Arm hinter sich her in den Leuchtturm gezerrt hätte, dann wäre es wohl aus und vorbei gewesen mit Hutchinson Hedge. Mutig und tatkräftig mag er ja sein, ihr Mr. Hedge, Professor, aber geschickt ist er nicht gerade. Das habe ich auch niemals behauptet, Majestät. Alles in Ordnung, Hedge. Geht schon wieder, Professor. Danke der Nachfrage. Steinbeißer. Also das geht nicht in meinen Kopf rein. Kommissar Steinbeißer, Ihr persönlicher Sicherheitsbeamter, Majestät, ist ohne jeden Zweifel am Komplott gegen Ihre Person beteiligt. Er hat Ihnen besagte Fotografie zugespielt. Und er hat die Contessa vor der ihr drohenden Gefahr gewarnt, als Sie, Majestät, Anstalten trafen, mich zu Rate zu ziehen. Außer ihm wusste nur Leutnant von Brösewitz von dieser Ihrer Absicht. Und dieser... Ist nicht drin, Professor. Viel zu dämlich. Was, Brösewitz? Ja, ganz Ihrer Meinung, Majestät. Majestät, meine Herren, steigen wir in die oberen Regionen. Was scheint das denn? Taugang verbunden, das steigt ganz grünputen dran. Das gilt ja wohl kaum für Ihren Kaiser, guter Mann. Kaiserliche Majestät. Ja, das ist aber vielen, dass Sie mir mal besorgen, tut. Moin, moin. Na, dann kommt jemand rein. Auf diese Weise, meine Damen und Herren, begann die denkwürdige Belagerung des Leuchtturms von Norderney. Die Tür war massiv, die Fenster lagen hoch und waren von außen nicht zu erreichen. Der Leuchtturmwärter brachte uns Speis und Trank. Wir hätten es schon eine Zeit lang ausgehalten, wenn die Contessa nicht auf eine ausgesprochen unfaire Idee gekommen wäre. Sie können sie sehen, im Norden, 3 bis 4 Seemeilen vor der Insel. Er wird mit Dynamit zurückkehren. Und dann sprengen wir die Tür auf. Und hoffen Sie nicht auf Hilfe von Spaziergängern oder Badegästen. Ich habe den Schutzleuten auch Anweisung gegeben, die Ausfallstraßen abzusperren und keine Menschenseele hierher durchzulassen. Majestät, meine Herren, es wird ernst. Wir müssen etwas tun. Sehr richtig, Professor. Frage ist nur, was? Hält sich eine Einheit Ihrer Kriegsmarine in der Nähe auf? Jawohl, Professor. Torpedoboot Blitz, Kapitänleutnant von Brüning, Chorbruder von mir, Saxonia Leipzig, drüben im Hafen von Nesmersiel. Und Nesmersiel liegt auf dem ostfriesischen Festland, Professor. Blitz kann uns also gar nicht helfen. Gucken Sie doch mal raus, Professor, wir haben Ebbe. Das Watt zwischen Norderney und dem Festland ist schon so gut wie trocken. Niedrigwasser ist irgendwo teil. Nächstes Hochwasser, Data nur 32, das ist halber 2. Und dann hat uns die Contessa schon längst hier rausgesprengt. Ganz davon abgesehen, dass wir den Blitz hier überhaupt nicht benachrichtigen können. 3,5 Seemeile bis Nesmersiel. 6,5 Kilometer. Bisschen zu weit zum Rufen oder Winken. Glauben Sie, mein lieber Hedge, denken Sie doch zurück an den gestrigen Abend. Erinnern Sie sich, auf welche Weise es uns gelang, die Dulcibella von unserer Notlage in Kenntnis zu setzen. Na, durch Morsezeichen mit meiner Zigarre. Was Sie meinen, das soll ich jetzt wieder machen, aber Professor, eine brennende Zigarre sieht man auch nicht kilometerweit. Eine Zigarre natürlich nicht, mein lieber Hedge. Guter Mann, die Lampe Ihres Leuchtfeuers, welche sich so beharrlich im Kreise dreht, lässt sich zweifellos arretieren. Schon, aber... Dann halten Sie sie an und stellen Sie so ein, dass sie genau in Richtung Nesmersiel strahlt. Hey, Das geht nicht an, Herr. Das ist dick und verboten. Der Blinkführer von Norderney muss sich drehen. Und alle 12 Sekunden dreimal blitzen. So steht das in der Vorschrift. Und so steht das in Lichtführer. Sie tun, was der Herr Ihnen sagt. Allerhöchster kaiserlicher Befehl. Tjo, dann... Das ist aber nicht mein Sorg. Das kann ich mir dann nicht sagen. Professor. Danke, mein Majestät. Mir ist aber immer noch schleierhaft, wie der Blitz zu uns rüberkommen soll. Der Blitz? Wer spricht denn vom Blitz, Majestät? Also jetzt kapiere ich überhaupt nicht mehr. Aber Majestät, eine ostfriesische Insel wie Norderney lässt sich vom Menschen doch auch auf andere Weise erreichen als zu Schiff. Vor allem bei Ebbe. Mit Hilfe einer Tischplatte, die Brösewitz und ich auf Kommando des Professors mal kürzer, mal länger vor die Optik hielten, schickten wir eine Morsenachricht durch die Dämmerung nach Nesmasil. Drei Stunden später, noch bevor das Boot von der Medusa mit dem Dynamit zurück war, kamen sie auch schon im Geschwindschritt durch das Watt und auf den Strand marschiert. 30 blaue Jungs von der Marine, Kapitänleutnant von Brüning vorneweg. Die Contessa, Steinbeißer und Konsorten, die sich ohne Boot nicht zur Medusa absetzen konnten, verschwanden frühzeitig in Richtung Ortschaft. Und dahin setzten wir uns eine halbe Stunde später auch in Bewegung. Eskortiert von unseren Rettern. Nun verraten Sie mir doch bloß mal, Professor, was wollen diese Leutchen von mir? Mich umbringen? Möglicherweise, Majestät. Seien Sie jedoch versichert, Ihr Tod ist nicht das eigentliche und erste Ziel der Contessa, beziehungsweise Ihrer Hintermänner. Sehr beruhigend, Professor. Und was ist das eigentliche Ziel? Wenn Sie den deutlichen Hinweis in Betracht ziehen, Majestät, welchen die Ihnen zugestellte Fotografie enthält, wenn Sie 2 und 2 addieren... Ach, wissen Sie, Professor, in Mathematik war ich schon immer schwach. Wie geht die Schuhe denn jetzt weiter? Wir warten, Majestät. Aha. Wir warten auf den nächsten Zug unserer Opponenten, welcher, wie ich anzunehmen Grund habe, in Kürze erfolgen wird. Und dann, Majestät, wird es mir möglich sein, vorliegenden Fall schnell abzuschließen. Einen Fall, wie ich in Parenthese hinzufügen möchte, der mir aufgezwungen wurde. Einen Fall, der geprägt ist von krudem Abenteuer, von Hektik, von Aktion und der zu meinem Leidwesen dem Intellekt nur geringen Anreiz zu bieten vermag. Je eher er zu Ende geht, desto besser. Also ich weiß nicht, was Sie gegen den Fall haben, Professor. Es ist viel los, dauernd passiert was. Dem Publikum wird's gefallen. Das Publikum, mein lieber Hedge, ist mir wurscht, wie Majestät sich auszudrücken belieben. Ich bin Professor Dr. Augustus van Dusen, die Denkmaschine. Und ich verlange komplizierte Kriminologie, mysteriöse Morde, zerebrale Zauberei. Nicht verzagen, Professor. Professor, spätestens beim nächsten Fall ist es wieder soweit. Hoffen wir es, mein lieber Hedge. Wenn ich nun Sie, Majestät, sowie Kapitänleutnant von Brüning zu einer kurzen Konferenz bitten durfte. Sie, mein lieber Hedge, gehen derweil vielleicht mit Leutnant von Brösewitz in die Dünen und pflücken ein wenig Plantago Maritima. Bitte? Strandwegerich. Ich gehorchte, und darum weiß ich nicht, was Van Dusen mit dem Kaiser und dem Kommandanten des Blitz zu besprechen hatte. Gegen 10 Uhr vormittags kamen wir, der Professor und ich, zurück ins Hotel Kaiserhof und setzten uns in den Salon unserer Suite und warteten. Gegen 11:30 wurde ein Besucher gemeldet. Der Herr Graf zu Henneberg. Sie haben wohl nicht damit gerechnet, Professor, mich so schnell wiederzusehen, hm? Das kann ich eigentlich nicht behaupten. Was steht zu Diensten? Neue Planung, Professor. Schlage vor, wir verlassen Norderney, bringen die Chose auf dem Festland zu Ende. Sie fahren voraus. Am besten mit nächsten Dampfer 1 Uhr nach Norddeich. Und warten da auf weitere Entwicklungen. Alles klar, Professor? Durchaus, durchaus. Es wird Sie vielleicht überraschen, aber genau diesen Vorschlag Ihrerseits habe ich erwartet. Meine Vorbereitungen sind bereits getroffen. Im Nebenzimmer befindet sich eine Persönlichkeit, welche begierig ist, Ihnen gegenüberzutreten. Kommen Sie, Majestät. Stiefel! Majestät, was haben Sie hier zu suchen, Stiefel? Sie sollten doch in Potsdam bleiben, bis ich zurückkomme. Ich war wie vom Donner gerührt und blinkerte bloß noch mit den Augen. Mitten im Salon saß Kaiser Wilhelm II. Auf einem Sessel und machte ein dummes Gesicht. Und 3 Meter weiter neben der Tür, durch die er gerade gekommen war, da stand noch mal Kaiser Wilhelm II. Und sein Gesichtsausdruck wirkte auch nicht besonders intelligent. Tja, wer von den beiden war denn nun wirklich die kaiserliche Majestät? Ich natürlich. Der da ist doch bloß Gustav Stiefel. Gnade. Majestät, ein offizielles Double. Doch wissen Sie, als Kaiser hat man so viel um die Ohren, nicht? Liedertafel im leeren Gesangverein, Feierstunde mit dem Veteranen von 70-71, Weihnachtsbazar beim König Luise Nähkränzchen und weiß Gott was noch alles. Da ist es schon sehr angenehm, wenn man sich ab und zu mal vertreten lassen kann, ohne dass es jemand merkt. Und eben darum, Majestät, ging und geht es in dem von der angeblichen Contessa Lavaletta gesteuerten Komplott gegen Ihre Person. Stiefel hat Sie vertreten auf jener unerfreulichen Fotografie, welche angefertigt wurde, um Sie, Majestät, zu irritieren und in einen den weiteren Plänen der Verschwörer günstigen psychischen Zustand zu versetzen. Und Stiefel sollte Sie auch in Zukunft vertreten, vor Ihrem nichtsahnenden Volk, Majestät, wie auch vor der gleichermaßen ahnungslosen Weltöffentlichkeit. Sinn und Zweck der ganzen verworrenen Affäre ist es, Sie, Majestät, wenn ich mich ausnahmsweise einmal salopp ausdrücken darf, aus dem Verkehr zu ziehen und durch Ihr Double zu ersetzen. Ist ja unglaublich. Wer kommt denn bloß auf so eine Idee? Über Hintermänner und Hintergründe, Majestät, wird Herr Stiefel, davon bin ich überzeugt, uns sogleich auf das ausführlichste Rede und Antwort stehen. Wenn er nicht auf Nimmerwiedersehen in den unterirdischen Kasematten von Spandau verschwinden will, Gnade, Majestät. Ich gestehe... alles. Und jetzt kam sie raus, die ganze schlimme Geschichte. Am Hof und in den höheren Regionen der deutschen Politik bestand eine antikaiserliche Fraktion, die sich politisch dem seligen Bismarck verpflichtet fühlte. Chef war Geheimrat Hollstein, die berüchtigte graue Eminenz im Auswärtigen Amt. Ihm und seinen Anhängern war Wilhelm II. Einerseits zu ungeschickt, womit sie gar nicht mal so Unrecht hatten, und andererseits nicht hart und martialisch genug. Daher hatten sie sich entschlossen, ihn auszutauschen gegen seinen Doppelgänger Gustav Stiefel, der dann natürlich das zu tun und zu sagen hatte, was seine Drahtzieher von ihm verlangten. Zur Durchführung der Aktion wurde eine internationale Spezialistin angeheuert, die Contessa Lavaletta. Im Moment steckte diese Dame mitsamt ihren Helfershelfern in Holsteins Norderneyer Villa Sachsenwald und von da hatte sie Stiefel zu uns geschickt, weil ihr klar war, dass sie Van Dusen aus dem Weg schaffen musste, bevor sie sich nochmal den Kaiser vornahm. Ungeheuerlich. Na, ihr werdet mich kennenlernen, Holstein und Konsorten. Wir schicken die blauen Jungs zu Villa Sachsenwald und dann... Einen Augenblick, Majestät. Wäre es nicht schon aus juristischen Erwägungen empfehlenswert, die Verbrecher auf frischer Tat zu ertappen? Wäre schon richtig, Professor. Ja, aber wie? Ich für meine Person und Mr. Hedge natürlich. Wir werden uns nunmehr mit unserem Gepäck zum Dampfer begeben und nach Norddeich übersetzen. Nanu? Die Contessa wird ohne jeden Zweifel die Einschiffung beobachten lassen. Was Sie betrifft, Majestät... Wären Sie bereit, ein kleines persönliches Risiko in Erwägung zu ziehen? Na ja, wenn es sein muss. Sehr schön, Majestät. Dann leihen Sie mir für einige Sekunden Ihr kaiserliches Ohr. Ruhe über der kaiserlichen Villa Sed an. Doch da, Geräusche, Schritte, Stimmen. Das Tor wird gewaltsam geöffnet, finstere Gestalten, bewaffnet, dringen ein. Die Contessa, ihre Handlanger, Gozo und Comino, Kommissar Steinbeißer und ein unkenntlicher Mann im Kapuzenmantel. Sie treiben den armen Brösewitz vor sich her bis in den Empfangssalon. Los, holen Sie den Kaiser aus dem Bett. Geht nicht, Majestät sind noch nicht im Bette. Im Bette oder nicht, auf jeden Fall holen Sie ihn her. Geht auch nicht. Reden Sie keinen Blechmann. Warum soll das nicht gehen? Weil Majestät sich bereits hier im Raume befinden. Professor von Dusen. Derselbe, verehrte Contessa. Und nicht allein. Hutchison Hedge ist auch noch da. Ich meine doch nicht Sie, Hedge. Ich meine Kapitänleutnant von Brüning mit seinen Leuten. Zeigen Sie sich, Herr von Brüning. Sie sehen, Contessa, jeder Widerstand ist sinnlos. Aber Sie sind doch nach Norddeich gefahren, Professor. Gewiss, Contessa. Doch dann hat mein guter Freund Mr. Davis mich stehenden Fußes wieder nach Norderney gebracht, in der Dulcibella. Sie müssen wissen, Stiefel hat alles gestanden. Stiefel? Wie konnten Sie? Verräter! Echauffieren Sie sich nicht, Verehrteste. Die Person im Kapuzenmantel, welche Sie mit Ihrem Zorn überschütten, ist nicht Stiefel, sondern... Majestät höchstpersönlich! Ausgleichende Gerechtigkeit, teuerste Contessa. Sie haben mir Stiefel in der Rolle des Kaisers geschickt. Ich schickte Ihnen Majestät in der Rolle Stiefels zurück, um sicherzustellen, dass Sie keinen Verdacht schöpften und ahnungslos in die von mir gestellte Falle liefen. Ich wusste, Sie würden in dieser Nacht einen neuen Anschlag auf Majestät wagen, um die Zeit der Flut und mit Ihrer kaiserlichen Beute schnell zur Medusa und damit in die Sicherheit des offenen Meeres gelangen zu können. Ihr Wagnis ist missglückt. Contessa, Ihr Spiel ist aus. Worauf Sie Gift nehmen können. Und das tat die Contessa auch. Eine blitzschnelle Bewegung ihrer rechten Hand zum Mund und die Verbrecherin brach tot zusammen. Die restlichen Banditen und Verschwörer kriegten ihre Strafe. Geheimrat Holstein wurde allerdings erst Monate später offiziell entlassen, damit die wahren Gründe nicht ans Licht kämen. Ach, und fast hätte ich's vergessen, in der Handtasche der Contessa fand sich Van Dusens Notizbuch wieder an. Die atomare Strukturtheorie blieb dem Professor und der Menschheit erhalten. Viel später, im November 1905, wurden wir noch einmal an die merkwürdigen Ereignisse von Norderney erinnert. Wir waren gerade aus Tibet zurückgekehrt und lasen uns in Shanghai durch die Zeitungen der letzten Woche. Der Vollmachsels, der Wohet, seht doch Katrin, ja Katrin. Der Vollmachs, der Wohet, seht noch Christin, ja Christin. Die Jungste ist ja noch zu klein. Die Jungste ist ein Bild so schön in Rosenknopf so fin. Wie Gunnen heute und Regen. Interessant. Hören Sie zu, Hedge. Ja. Berlin. Zum 105. Geburtstag des Feldmarschalls Grafen Helmut von Moltke geruhte seine Majestät der Kaiser bei einer Feierstunde im Weißen Saal des Schlosses folgenden Trinkspruch auszubringen. Das Pulver trocken, das Schwert geschliffen, das Ziel erkannt, die Kräfte gespannt und die Schwarzseher verbannt. Ein Glas gilt dem deutschen Volk in Waffen. Das deutsche Heer und sein Generalstab. Hurra, hurra, hurra. Ob sie ihn inzwischen vielleicht doch noch ausgetauscht haben? Befullmachst du so blieb vor die Tür. Katrina, Katrin. Befullmachst du die Boetzin noch Christina, Christin. Die Jungste ist ja noch zu klein. Die Jungste ist ein Bild so schön in Rosenknopf so fin.